Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 28, 2018, Episode 578. Die Uhr tickt. Thema heute unter anderem: Endlich tut sich was. EU befragt die Bürger nach einer Abschaffung der Zeitumstellung. Unglaublich, ja. Dass ich das noch erleben darf. Ja. Die EU hat einen Ansatz gefasst. Für etwas, was mich schon seit Jahrzehnten nervt. Ja. Vollkommen eine sinnlose Zeitumstellung, die mir persönlich auch sehr stark zusetzt. Ich brauche meistens 1 bis 2 Monate, um mich von dieser Umstellung vollends zu erholen, sozusagen. Ja. Und dann wird ja bald wieder umgestellt. Das heißt, es ist für mich eine wahre Katastrophe jedes Mal. Und egal in welche Richtung, ja, und das ist einfach auch eine Geschichte mit diesem langen Hell zum Beispiel, das gefällt mir auch überhaupt gar nicht so stark, wie viele da meinen. Ja, wenn man ein Partygänger ist, ja, vielleicht interessant, ja. Aber mich nervt das total, das Leben wird in die Nacht verlagert, was mir ebenfalls nochmal stark zusetzt, ja, weil ich bin eigentlich, sagen wir mal, relativ gefestigt. Über Tag bin ich wach und nachts schlafe ich. Wenn mein Umfeld nachts nicht schläft, ist es äußerst übel. Und ich glaube, damit haben nämlich nicht nur, damit hat nicht nur ich Probleme, sondern auch viele andere Leute, auch wenn die das vielleicht gar nicht als Problem sehen, ja, ist ja auch ein gewisser, sagen wir, als geselliger Mensch, ja, ist auch ein gewisser Druck vorhanden, ja, um dann eben hier, ja, gezwungenermaßen eben länger unterwegs zu sein, ja. Und dann heißt um 11 Uhr, ja, dann ist es eben schlecht in der Sommerzeit, ja. Und somit ist auch das Argument, ja, die Vögel, die schreien ja dann auch eine Stunde früher einem wach, dann kann ich sagen, ja, also die Vögel machen mich eigentlich nicht wach, aber wenn der Nachbar eine Stunde früher aufhört zu grölen nachts, dann ist es schon mal ein Riesenvorteil. Ne? Also das Leben kann sich da auch tatsächlich dann wieder verlagern, etwas, ja. Aber das meine ich gar nicht, das ist gar nicht so das große Problem. Das große Problem war einfach, dass jede Zeitumstellung eine Belastung für den Körper darstellt. Und nicht nur das, es ist vollkommener Humbug. Es ist sinnlos. Es ist schon lange erwiesen, dass es überhaupt keine keinen Stromspareffekt hat. Oftmals sogar noch das Gegenteil, ja. Das mag vielleicht, als die ursprünglich eingeführt wurde, was heißt ursprünglich eingeführt wurde, hat ja schon eine längere Tradition dieser Unsinn, ja, jedes Regime hat wohl gedacht, sie müssten da eigene Akzente setzen, ja, aber seitdem es das letzte Mal wieder umgestellt wurde, EU-weit, da, war eben die Überlegung tatsächlich mit dem Stromsparen. Das mag damals vielleicht noch interessant gewesen sein. Heute haben wir aber ganz, ganz andere Voraussetzungen. Ladenöffnungszeiten gibt es nicht mehr im Prinzip. Ja, also da bleibt das Geschäft sowieso auf, ja, bis es dunkel wird, ja, oftmals. Und ja, es ist einfach nicht mehr, es hat einfach keinen Bezug mehr zur Realität. Heutzutage machen zum Beispiel viele Betriebe oder viele Geschäfte, es ist ja auch ein Riesenstromverbraucher, ist ja auch der Einzelhandel. Produktionsunternehmen haben sowieso die Maschinen 24 Stunden am Tag laufen, die großen. Ja. Und da ist natürlich die Sache, die Geschäfte, die machen heutzutage eher etwas später auf und schließen dafür später. Also hat sich das Ganze verlagert. Und bei der Sommerzeit ist es ja so, dass durch das Verlagern der Hellphase Richtung Abend, also Richtung späterer Zeit, ja, dass da dann eben Geschäfte früher länger im Hellen auf waren. Also das ist aber vollkommener Humbug, weil sich, das hat sich ja sowieso gedreht. Da kann man ja, da gibt es ja gar keine einheitliche Regelung mehr, deswegen. Humbug. Ja, und bei den Produktionsfirmen sowieso, bei den Bauern halte ich das auch für relativ sinnlos, das Ganze, weil die Natur pfeift auf die Zeitumstellung, ja, und somit halte ich das alles für total sinnlos. Das sehen immer mehr Menschen und deswegen hat die EU tatsächlich jetzt eine Befragung der Bürger nach der Abschaffung der Zeitumstellung gemacht. Und das ist kein Volksentscheid, um es gleich vorneweg zu sagen. Das ist nur eine Befragung. Damit will die EU-Kommission erörtern, wie die Meinung der Bürger in Europa zu dem Thema Zeitumstellung ist. Und da werden jetzt Informationen gesammelt. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mal wieder die Fragestellung so, dass es eindeutig und massiv suggestiv in Richtung Pro-Zeitumstellung hier gefragt wird. Das ist ein Unding meiner Meinung nach. Auch von der, also alleine schon von der Fragestellung ist es wirklich ganz übel suggestiv. Der Server ist übrigens permanent überlastet. Offenbar ist da die Beteiligung größer, als man gedacht hat. Auch wenn dies kein Volksentscheid ist, muss ich sagen, ich warne davor, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn hier die Meinung tendiert Richtung Pro-Zeitumstellung und nicht klar für eine Abschaffung der Zeitumstellung, dann wird das wohl für die nächsten Jahrzehnte nicht mehr relevant sein. Ja. Dies mit den Suggestivfragen, da sage ich jetzt zum Beispiel mal was. Ja. Da wird zum Beispiel gesagt, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass gemeinsame EU-Vorschriften in diesem Bereich sehr wichtig für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes sind. Welche der folgenden Alternativen würden Sie vorziehen, damit solche gemeinsamen Regeln auch in Zukunft gewährleistet sind? Und dann kann man anwählen, Beibehaltung der derzeitigen EU-Regelung mit Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Winterzeit für alle EU-Mitgliedstaaten oder Abschaffung der Zeitumstellung für alle EU-Mitgliedstaaten. Ihr merkt schon, die Aussage wird wirklich bezogen schon wieder oder relativiert. Ja, also es gibt gar nicht mehr genügend Auswahlmöglichkeiten, die hier schon von vornherein auftauchen müssten, denn es gibt vielleicht Leute, die sagen, Abschaffung der Zeitumstellung, egal ob EU-weit oder nicht, das kann man hier gar nicht mal auswählen. Ne? Und dann, Achtung jetzt, aus welchem Grund, die Folgefrage, aus welchem Grund, steht aber auch einfach nur so da, aus welchem Grund. Ja? Und da steht dann zum Beispiel Freizeitaktivitäten am Abend, Straßenverkehrssicherheit, Funktionieren des Binnenmarktes, in Klammer grenzüberschreitender Handel, Verkehrsorganisationen, Kommunikation und so weiter. Wie sollen die Fragen da direkt damit zusammenhängen? Also ich meine, Funktionieren des Binnenmarktes, was hat das damit zu tun mit der Beibehaltung der derzeitigen EU-Regelung? Das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt beibehalten wird oder in der gesamten EU oder abgeschafft wird in der gesamten EU, der Binnenmarkt bleibt ja dann gleich. Ja? Und deswegen habe ich dann die Befürchtung, dass wenn man dann hier zum Beispiel Funktionieren des Binnenmarktes anklickt, dass das dann heißt, dann ist das ja korrekt so mit dieser Zeitumstellung, da müssen wir nichts ändern. Mhm. Freizeitaktivitäten am Abend, das ist auch so eine Suggestivfrage meiner Meinung nach. Freizeitaktivitäten am Abend. Soll das etwa heißen, dass wenn ich jetzt das anklicke, ja, dass dann oben das wieder relativiert wird, wenn ich sage Abschaffung der Zeitumstellung? Weil das ist ja Ansichtssache, ne? Freizeitaktivitäten am Abend, also meine Freizeitaktivitäten am Abend wären jedenfalls deutlich positiver, wenn die Zeitumstellung wieder abgeschafft würde. Definitiv, weil ich will abends meine Ruhe haben, ja, da gucke ich TV, bin vielleicht am Computer oder spiele eine Runde an der PlayStation, ja, oder, ja, ich mache vielleicht mal einen Spaziergang oder so. Das ist aber unabhängig von der Zeit, wann es dunkel wird, auch der Spaziergang, ehrlich gesagt, aber vor allem meine normalen Freizeitaktivitäten am Abend, ja, positiv, weil der Nachbar vielleicht schon eine Stunde früher mit der Party aufhört, weil die Leute sagen, oh, ich muss ja morgen arbeiten, ne? Es ist ja schon 11 Uhr. Also ich habe wirklich, also ich könnte da jetzt noch eine Stunde drüber quatschen. Ich finde es mal wieder ziemlich dreist, wie die Fragen hier gestellt sind. Deswegen passt auf, wie ihr antwortet, wenn ihr da teilnehmt. Ich lasse den Link auf jeden Fall drin. Ja, und ich hoffe natürlich, dass das letztendlich dazu führen wird, dass endlich diese Zeitumstellung abgeschafft wird. Ich habe die Faxen wirklich dicke mit dem Mist. Es muss ja nicht jeder Unsinn gemacht werden, nur weil sich die Leute an den Blödsinn gewöhnt haben. Ja. Und irgendwie, und selbst das bezweifle ich noch, denn Leute wie ich können sich daran niemals gewöhnen. Verschoben, aber noch nicht ausgestanden, ist das Problem mit dem Upload-Filter und dem Leistungsschutzrecht auf EU-weiter Basis. Auch hier mal endlich eine erfreuliche Nachricht. Ja. Erstmal, doch schon bis September sollen Änderungsvorschläge erarbeitet werden. Ja, und das wiederum heißt, das hier ist noch nicht vom Tisch. Also diese Copyright-Reform, wie es so schön heißt, wurde abgelehnt. Die meisten haben mit Nein gestimmt. Von den Europaabgeordneten. Und das heißt ein Sieg auf ganzer Linie für die Leute, denen freie Meinungsäußerung und freies Internet am Herzen liegt. Ja. Die Lobby wird allerdings hier weiter hetzen und dafür sich stark machen, dass diese Regelung dann doch kommt, auf die eine oder andere Weise. Deswegen gibt es hier auf keinen Fall Entwarnung, sondern man muss da auf jeden Fall aufpassen, was denn hier an Änderungsvorschlägen dann kommen, ob das nicht nur kosmetischer Natur ist. Ich meine, die könnten eventuell sogar Änderungen machen, wo vielleicht die meisten dann zufriedengestellt worden wären, aber ich glaube, das wollen weder die habgierigen Verlage haben, noch die Politiker, denen es offenbar hier um ganz andere Sachen geht, um wirklicher Copyright-Schutz, ja. Die müssten einfach nur reinschreiben oder zum Beispiel eine Begrenzung machen, dass diese Regelung, wie zum Beispiel eben das Leistungsschutzrecht, bei dem auch schon kleinste Textausschnitte bezahlt werden müssen, dass die zum Beispiel nur zählen für größere Unternehmen, sagen wir mal ab, oder größere Verlage ab 50 Mitarbeiter beispielsweise, ja, oder ab 100 Mitarbeiter, das müssten wir dann erörtern, was dann ein großer Verlag ist oder nicht. Ja. Somit würde nämlich dann verhindert werden, dass die Meinungsfreiheit tatsächlich eingeschränkt wird. Die großen Firmen wie Google würde es betreffen, aber die kleinen Blogger und kleineren Redaktionen, die einfach davon leben, auch aktiv Nachrichten aufzugreifen und diese zu diskutieren, ja, dass die dann eben keine Nachteile bekommen. Es ist auch wieder in der Tat so, dass wir immer noch das Zitatrecht eigentlich haben und das gilt insbesondere für private Nutzer. Ja. Die Aussage, das betrifft ja nur kommerzielle Nutzer, bringt überhaupt nichts, ja, denn es ist rechtlich immer wieder ein Streitpunkt, ob Blogger denn jetzt gewerblich, geschäftsmäßig tätig sind oder privat sein können überhaupt. Ja? Spätestens dann, wenn der einzelne private Blogger eine Werbeeinblendung in seinem Blog hat, ist es dann eh vorbei. Aber das hat nichts mehr mit Schutz von dem geistigen Eigentum anderer zu tun. Ja. Ein Zitatrecht muss auf jeden Fall gewährleistet bleiben. Das ist doch ganz klar. Wo kommen wir denn da hin? Dann dürfen wir nicht mehr über Sachen sprechen, die passiert sind, weil ein anderes Medienhaus darüber schon berichtet hat. Ja, Leute, da müssen wir das aber auch andersrum machen. Alles, was schon mal getwittert wurde, da darf dann AD, ZDF und alle anderen, alle Zeitungen, alle Nachrichtenverlage dürfen nicht mehr drüber berichten, ohne dass an denjenigen, der bei Twitter das rausgehauen hat, eben gezahlt werden muss. Ihr seht, das ist vollkommener Blödsinn, aber auf der anderen Seite, andersrum ist eben auch vollkommener Blödsinn. Auch hier, ich sag's immer wieder, das ist ein verzweifelter Versuch, das unvermeidliche Ende der althergebrachten Verlage zu verhindern. Es ist ein Herauszögern, ein Todeskampf, der auf jeden Fall verloren wird von den Verlagen. Ob damit die Meinungsfreiheit mit heruntergezogen wird oder nicht, spielt im Endeffekt keine Rolle. Ich habe es auch schon angedeutet, wenn es nicht legal gemacht wird, dann wird es eben illegal gemacht. Man kann die Meinungsäußerung im Prinzip nicht stoppen, ja. Das haben schon andere probiert im Internet. Aber dennoch sollte man sich deswegen Gedanken drum machen, denn es geht auch um eine gesetzlich garantierte, legale Meinungsäußerung. Ja, dass man das als Rebell vielleicht dann doch tun kann, ist wunderbar, aber man muss es eben als auch Normalbürger tun können. Ja, und dazu gehört sogar das unglaublich, wahnsinnig Schlimme, wenn man eine Werbeeinblendung auf seinem Blog hat. Man muss es trotzdem gewährleistet sein. Ja. Also Beschuss aus allen Enden, aber diesmal haben die EU-Abgeordneten hier noch Vernunft walten lassen. Hoffen wir, dass es dann im September auch so ist und sie sich nicht einlullen lassen von diesen Lobbyisten, die hier für die Verlage wohl tätig sind und natürlich auch von den Verlagen selbst, die hier breit Meinung machen und Artikel veröffentlichen, wo ich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Da wurde zum Beispiel ein Artikel bei Heise veröffentlicht von irgendeinem Künstler, der sagt, ja, er tut mit diesem Copyright-Gesetz ja Geld verdienen. Dann kann ich nur eins sagen, anderen Job annehmen, weil wenn man nur mit Zwang Geld für seine Machwerke bekommt, dann kann man eigentlich gleich aufhören damit, ja. Aber das ist auch nicht so, der Mann hat auch nicht verstanden, um was es ging, von daher könnte er sich sowieso beruhigt zurücklehnen für seine Musik, die er macht, ja, soll er ruhig bezahlt werden, das gönne ich ihm, ja, und dann ist es auch okay, meiner Meinung nach, wenn man dann vorgeht und zum Beispiel dann eben guckt, dass wenn er nicht haben will, dass seine Musik an jeden, für jeden zugänglich gemacht wird, sondern nur für die Leute, die eben Kohle abdrücken, wenn das eben das Wichtigste ist, Geld damit zu machen, dann ist es wunderbar, dann ist kein Problem. Das soll er auch haben, ja, und dafür gibt es auch schon genug Gesetze, da brauchen wir kein Leistungsschutzrecht, das ist nämlich was ganz anderes, das ist nämlich dafür da, dass genau Leute wie er, ja, zum Beispiel, als Kreativer, sage ich mal, ja, wenn er dann zum Beispiel jetzt nicht Musik machen würde, sondern eben Artikel schreiben würde, dass er noch etwas in einem Satz sagen darf, was schon mal woanders geschrieben wurde, ja, oder sich beziehen auf eine Nachricht, ja, 5 Tote bei Rockkonzert, ja, so steht irgendwo in irgendeiner Zeitung und dann schreibt der ein schlimmer Artikel, lest das mal und verlinkt eben mit dem Satz 5 Tote bei Rockkonzert, ne, und dann kriegt er eine Abmahnung oder muss eben Gebühren zahlen für Leistung, für diese Leistungsschutz-Wahnsinn, ja. Und das finde ich eben nicht gut und das scheint der Mensch auch nicht zu kapieren und das ist auch das, was ich immer hier in den Artikel vermisse, die ich dazu zu einem Thema gelesen habe. Da wird es immer so dargestellt, als ob es nur um das Copyright ging von den Autoren. Dem ist eben nicht so, denn ein Autor ist auch jemand, der zum Beispiel einen Artikel schreibt und dabei aber sich auf andere Artikel bezieht, mit einem Wortlaut aus diesem Artikel. Verdammt nochmal! Das ist einfach so ein Grund auf durch das Zitatrecht geschützt worden. Das wird durch dieses Leistungsschutzrecht wegen der Gier dieser alten Dinosaurierverlage zunichte gemacht. Das kann man nicht zulassen. Dagegen muss man vorgehen und zwar massiv. Und deswegen hoffe ich, dass auch im September die freie Meinungsäußerung, das freie Internet gestärkt werden und geschützt werden gegenüber solchen Leuten, die einfach noch nicht mal wissen, ja, was das Internet ist, was dort passiert und einfach nur noch die Dollarzeichen auf den Augen haben. Ne? Also einfach schlimm. Und naja, ihr nehmt die Dollars mit ins Grab mit euren Verlagen. Das ist das einzige, die einzige Genugtuung, die ich habe, denn das ist unvermeidlich. Gut, was haben wir denn noch hier diese Woche? Ja, das war zum Beispiel auch noch was Schönes. Eine GTA 6-Ankündigung gab es, aber leider war es nur eine Falschnachricht. Ja, da könnte man sich auch jetzt wieder drüber aufregen, ne, und sagen, oh, unsere Qualitätsmedien, ne, was die für... Aber nein, das ist auch hier der falsche Ansatz. Ne. Schon könnte man gar keine Nachrichten mehr verbreiten. Das ist ja auch immer auf der anderen Seite so, wenn ich sage, wenn angeblich Fake News verbreitet werden, ja, Leute, lieber mal hin und wieder eine Fake News unabsichtlich verbreiten, als Nachrichten überhaupt nicht zu verbreiten, ja. Das wäre nämlich dann die logische Konsequenz. Man traut sich gar nichts mehr zu sagen. Das habe ich auch schon in vielen Publikationen letzter Zeit gelesen. So, das hätte, also wenn ja möglich wäre, unter Umständen und wahrscheinlich oder nach Aussagen von bla. Also es gibt überhaupt gar keine Fakten mehr, die vermittelt werden können, weil die Angst haben, dass es dann heißt, ne, ihr habt keine Fakten vermitteln. Man legt sich halt selbst mit solchen Beschuldigungen von anderen, mit nach Fake News, legt man sich halt selbst die Handschellen an, ne, dann kann man selbst nichts mehr machen und muss bei jedem Wort aufpassen, was man sagt, ne, und dann ist es doch noch falsch, aber naja, egal. GTA 6 jedenfalls erscheint nicht 2019, jedenfalls hat Rockstar in der Hinsicht nichts angekündigt. Die haben jetzt sich offiziell zu Wort gemeldet. Es ist ein Hoax gewesen von jemand, der hier mit Mods wohl gearbeitet hat und es waren eben keine Bilder, die da gezeigt wurden von Grand Theft Auto 6. Ich meine, sind wir mal, eins steht fest, das ist genauso, steht genauso fest wie die Verlage, die untergehen, es wird Grand Theft Auto 6 wird's geben. Ja, die Frage ist nur, wann und wann kündigt es denn die Firma an? Ja, das ist ja das Wichtigste bei den Firmen, ja, nicht zu früh etwas ankündigen, solange noch Geld gescheffelt wird mit der alten Version, schon könnten ja die Leute das nicht mehr kaufen, weil die sagen, naja, dann warte ich eben, bis das neue GTA rauskommt. Ja. Es ist übrigens schon ziemlich schlimm, wie lange schon kein neues GTA mehr rausgekommen ist, aber eine Cash-Cow löst man halt erst ab, wenn es nicht mehr genug Geld reinbringt. Und von daher dauert es halt recht lange. Ehrlich gesagt, was ich so vermisse, ist, ich erwarte noch nicht mal ein Grand Theft Auto 6. Ja, muss ich noch nicht mal haben, sondern sowas wie, was als früher öfters gab bei der GTA-Reihe, so Liberty City Stories. Stellt euch mal vor, GTA 5 als Liberty City Stories. Das wäre mal was Geniales, weil hier dieses San Andreas ist eine schöne Sache. Das war wieder eine Abwechslung gegenüber eben Liberty City, wo GTA 4 gespielt hat. Ja. Aber im Vergleich, also jetzt reicht's mal wieder mit San Andreas. Ich habe keinen Bock mehr auf diese, auf Los Angeles. Das ist ja im Prinzip das Abbild von Los Angeles. Jetzt könnte mal wieder was in New York kommen. Ja. Die können von mir aus dieselbe Engine benutzen, nur ein Plot angesiedelt eben in New York, ja. Vielleicht sogar mal wieder eine Anspielung auf Niko Bellic, ja. Aber auf jeden Fall mal wieder was Neues in im GTA-Universum. Und dass man dann vielleicht mit GTA 6 sich dann noch ein bisschen Zeit lässt, kann ich verstehen. Aber wenn es jetzt hier so eine Erweiterung gäbe wie damals für GTA 5, eben dieses so Liberty City Stories, das wäre eine super Sache. Und man könnte dann sicherlich noch mehr Geld einstreichen. Ich wüsste jedenfalls, wer das sofort am Erscheinungstag kaufen würde, egal was die Erweiterung kostet, ist mir vollkommen wurscht. Das war das Spiel, das mich dazu gebracht hat, überhaupt eine PS4 zu kaufen. Ja, und obwohl es das ja auch auf der PS3 gab, aber ich wollte die noch bessere Grafik haben. Und deswegen habe ich schon eine PS4 geholt. Stellt euch mal vor, jetzt kommt ein GTA 5 Liberty City Stories raus, das exklusiv nur für die PS4 erscheint. Ja, und eben da jetzt als von mir aus als Vollpreisspiel, aber Add-on, ja, rauskommt, was Rockstar, ja, 40 Euro, 50 Euro, 60 Euro, 100 Euro, mir egal, veröffentlicht den, ich zahl's, ja, ist mir egal, ich zahl's, ja, tut mir leid, ich möchte ein neues GTA haben, ist mir doch egal, was kostet, das ist, wisst ihr, das ist so das richtige Killer-Game, ja, aber, ja, nicht so Killer-Game, ne, ist zwar auch ein Killer-Game, aber das ist das absolute Killer-Game. Ja, genau. Sie ist vorsichtig mit diesen Begriffen, ja. Man weiß nie, wie die mal da über den Haufen geworfen werden. Ne? Und das Killer-Game war nämlich auch Pokémon Go. Ja? Und ist, Leute, ist Pokémon Go das Killer-Game. Das Killer-Game, das eben nicht jetzt groß hier auf Töten im Spiel abzielt, nein, sondern das Killer-Game, das ein Argument ist, zum Beispiel für ein Smartphone. Ich hab's diese Woche wieder erfahren, ja, aus einem bekannten Bereich, ja. Da hat jemand neu angefangen, Pokémon Go zu spielen, weil die Eltern waren der Meinung, das Kind geht nicht oft genug raus, das bleibt immer nur daheim, das geht so nicht weiter. Also erlaubte man ihm Pokémon Go. So, und jetzt ist daheim abgemeldet, ja, und Kilometer um Kilometer werden draußen gerobbt mit seinen Freunden. Ist das nicht cool? Tja, das ist, ja, geht doch mal raus im Jahre 2018. Das sind Realitäten, Leute, ja. Aber Pokémon Go wurde ja schon, oder wird ja permanent totgesagt. Also, ich meine, schon beim Erscheinen und 25 Millionen Downloads innerhalb von kurzer Zeit, ja, hat es ja geheißen, ja, das ist nur kurzer Hype, ja, das ist bald wieder kaputt und das ist ja Blödsinn, was soll denn das für ein Spiel sein? Das geht ja gar nicht so. Jahre später, 2 Jahre später, ja, immer noch so viele Spieler. Ich war jetzt am Community Day, war ich jetzt wieder unterwegs und vorher gab es ja auch noch diesen Arktos-Tag, ja, genau beim Arktos-Tag, also es waren 2 Tage hintereinander jetzt. Erstmal dieses mit dem Arktos erscheint und dann in diesen Arenen und dann eben noch der Shiki-Tag, wo spezielle Versionen des Shiki-Pokémons erscheinen. Und ja, was soll ich sagen? Also, die Stadt war voll. Riese Gruppen von Leuten marodierten durch die Straßen, nervten Kaffeebesitzer, ja, weil sie sich da in die Sonnenschirme stellten, ja, und nichts tranken. Ja, das geht ja gar nicht. Wie? Schatten nur für die Leute, die was trinken, ja, auch wenn da keine Sau war, ne? Also, es war alles leer. Nicht, dass da irgendwelchen Platzmangel gab, aber. Naja, ne, das geht ja nicht. Eigentlich hätte ich sollen was weiß ich, eine Cola bestellen oder so und mich dann hinsetzen mit der Cola und weiter Pokémon spielen. Ne? Das hätte ich eigentlich machen sollen. Stattdessen bin ich auch noch borstig geworden, ja. Aber gut, okay. So, passiert halt mal. Ne? Schlechter Tag gehabt, schlecht gelaunt. Da denke ich eben nicht groß drüber nach, sondern sage unverhohlen meine Meinung. Ne? Ganz klar. Aber auf jeden Fall, die Leute sind da. Und es gibt kein vergleichbares Spiel, das die Leute in diesen Massen rauslockt. Das gibt's einfach nicht. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Ingress interessiert keine Sau mehr. Es tut mir furchtbar leid. Das sind nur noch das sind die Hardcore-Gamer von damals. Das sind eine Handvoll Leute. Und immer wieder diese Diskussionen, ja. Immer diese Diskussion. Die Leute wollen es nicht wahrhaben, also kann es auch nicht sein, ja. Leute, ganz ehrlich, es interessiert sich niemand mehr für eure Ideen, ja, was da los ist oder was ihr denkt, was in ist oder was nicht in ist. Und auch die Hardcore-Freaks, ja, es tut mir leid, es ist vorbei, ja. Die Leute spielen es einfach so. Es ist aber diese Diskussion bei Pokémon ist symptomatisch, wie man etwas, was eigentlich klar ist. Jeder weiß es, dass es so ist. Jeder weiß es, dass etwas etabliert ist und jeder weiß, dass es oft genutzt wird, aber alle wollen es nicht wahrhaben. Ne? Genauso wie, ne? Leute benutzt kein Google. Ja? Google ist böse. Was macht ihr denn? Google ist böse. Ja? Und dann lese ich hier in den Foren vor allem, ja, lese ich dann die Einträge. Hä, benutzt das noch irgendjemand? Hä, Pokémon Go? Hä, das spielt noch jemand? Pff, hätte ich nicht gedacht, ja. Oder die Google-Dienste. Hä, wer Google-Dienst nutzt? Oder, hi, wer tut denn sich schon eine Wanze ins Zimmer stellen? Blödsinn. Tja. Leute, Google Home, die Google-Dienste, unglaubliche Zuwachszahlen, ja. Die Google Home Geräte verkaufen sich wie geschnitten Brot. Pokémon Go wird immer noch gespielt, ungebrochen. 5 Millionen aktive Spieler. So, bam. Und da kann ich euch nur sagen, die Welt geht auch ohne euch weiter, ohne euch Skeptiker, ohne euch Miesepeter, die immer etwas totsagen wollen, ja. Und denken, es ist dann vorbei. Ja? Und totsagen, ne? Ist ja auch sowas. Ne? Ist ja bei den Verlagen immer das, was ich tue. Ich sag immer, die Verlage werden sterben. Sie werden sterben, ja. Aber so wie eben alles in der Vergangenheit, wie Ingress beispielsweise, wie Ingress. Ingress ist tot, mausetot. Aber man kann es immer noch nutzen für die 10 Leute, die spielen wollen. Ne? So ist es. Und genauso wird es auch mit den Verlagen sein. Ne? Es wird immer eine Zeitung geben, immer eine Morgenzeitung geben. Wahrscheinlich, wenn schon alle ihre die es vielleicht gar nicht geben kann, ja, aber ihre Holo-Ausgabe von der Tageszeitung im Virtual Reality-Helm in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit gucken, ja, wird es immer noch welche geben, die dann mit dem Papier rascheln und andere Leute damit nerven und wenn sie ihr Zeitung ausbreiten und dann hier 2 Sitze rechts und links noch mit ihrem überdimensionierten Format abdecken, ja, wird es immer noch geben. Und das ist auch gut so. Ja? Absolut gut so. Ja. Tja, SUSE hat es bisher auch immer gegeben, seit es SUSE gab, Linux, ja, war das immer ein Name in der Branche. Am Anfang sogar ein riesengroßer, also ich weiß noch, als die vernünftigste oder die einzig vernünftig zu benutzende für den Endanwender Distribution SUSE war. Ja, das wurde dann abgelöst durch Ubuntu, aber in unseren Breiten war SUSE mit Abstand die Nummer 1. Das hat auch dazu geführt, dass irgendwann mal Novell SUSE gekauft hat. Ja. Und mit denen probiert hat, eben ein Geschäft zu machen. Ja, das ging offenbar auch eine Zeit lang ganz gut. Dann wurde allerdings auch Novell wiederum übernommen. Ja. Und damit war SUSE zu so einem, ja, Spielball geworden, möchte ich fast sagen, der dann mit diesen Übernahmen, die dann kamen, immer weiter gereicht wurde von einem zu anderem, von dem einen zum anderen, ja. Also zuerst mal blieb, SUSE ist ja eine deutsche Distribution, das blieb dann erstmal bei der Deutschen Novell GmbH in der Hand, ja. Aber wie gesagt, dann kam, oder wurde Novell durch Attachmate übernommen, ja. Dann wurde Attachmate durch Micro Focus International übernommen und jetzt wurde eben SUSE an den Finanzinvestor EQT verkauft für satte 2,5 Milliarden US-Dollar. Das ist gar nicht mal schlecht. Also der Wert ist auf jeden Fall da von SUSE. Ja. Und der Eigentümer ist jetzt eine ominöse, formal gegründete Gesellschaft Blitz 18679 GmbH in München. Ja, man will sich halt absichern, ne? Aber der Finanzinvestor ist jetzt eben der Besitzer. Ich höre und lese als immer wieder betreff diese Nachricht, dass SUSE jetzt wieder eigenständig ist. Das kann ich nicht sehen, es tut mir furchtbar leid. Der Besitzer ist EQT und SUSE ist nicht eigenständig. Ja, das ist eine Beschönigung, dass jetzt ein Finanzinvestor SUSE gekauft hat. Ja, und das ist, das müssen wir erst noch gucken, wie positiv das ist oder nicht. Muss nicht unbedingt negativ sein. Ja, ich hoffe, dass EQT da auch den Blick hat, längerfristig, ja. Und ich hoffe, dass die jetzt schnell mit SUSE Gewinne einfahren können. Da braucht SUSE erstmal wieder neues Image, neue Impulse, sage ich mal, ja, um auf dem Geschäftsmarkt sich zu etablieren. Übrigens, die End-User-Version, also die Privat-User-Version, ist ja unter dem Open-SUSE-Projekt sowieso unabhängig schon gewesen, grundsätzlich. Natürlich ist hier auch wieder die Bedenken, dass vielleicht dann eben nicht mehr so viel von SUSE kommt, damit Open-SUSE auch weiterhin so agieren kann. Aber das ist wiederum unwahrscheinlich, ja. Ich sehe da jetzt nicht das große Problem. Eher würde ich da bei OpenSUSE das Problem sehen, dass man auch hier ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad braucht. Ich finde, OpenSUSE hätte immer noch die Möglichkeit, Ubuntu in die Schranken zu weisen und die ganzen Ubuntu-Derivate. Aber das passiert nicht von alleine. Und wenn man sich anguckt, wenn man Ubuntu und Derivate sieht, haben die eigentlich die Endnutzer Linux-Welt fest in der Hand. Und da müsste eben OpenSUSE mal dagegen gehen. Aber was für einen Anreiz gibt es denn eben für ein nicht kommerzielles Projekt, die Nummer 1 zu werden? Ja, ist halt, ne? Ist ja egal irgendwo. Ne? Tja. Und deswegen hat es Ubuntu wahrscheinlich auch geschafft, weil da eben mit Canonical hinten jemand dran steht, der sehr wohl haben will, dass Ubuntu und Derivate eben die Nummer 1 werden auf dem Markt. Und das haben sie auch eindrucksvoll geschafft. Ja. Nun ja, gut. Das war eigentlich auch die letzte Meldung für diese Woche. Ich habe natürlich noch das lustige Video der Woche. Zum Thema Zeitumstellung. Der Erklärbär kann euch das ganz gut erklären, warum und wie man denn die Zeit richtig umstellt. Hoffentlich ist der Ende des Unsinns jetzt bald da. Und dann können wir alle uns diesen Erklärbär sparen. Genau. Das war's von der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Unter dem Beitrag zu diesem Video könnt ihr das in den Kommentaren bei YouTube ablegen oder auch im YouTube-Diskussionsforum-Channel The Netcasts. Ja. Und da lese ich dann auch immer die ganzen Kommentare und freue mich immer wie ein Schneekönig. Danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!